Februar im Niemandsland, Fun City Blues, Barcelona. Eine helle Sonne liegt über der Stadt. Der Zirkus ist seit einem Jahr vorbei. Barcelona, Melancholie auf der Gran Via. Du gehst vorbei an den Prachtbauten der Gründerzeit zwischen dem Paseo de Gracia und der Calle Balmes. Da siehst du das Colosseum Theater. L'exit de la temporada steht da in großen Lettern. Verlassen liegt es da in der Mittagssonne. Die imposanten Doppelsäulen mit den ziselierten Kapitellen vor den herabgelassenen Gittern. Barcelona, Fun City Blues. Auf der teuersten Shoppingmeile der Stadt, der Puerta del Ángel, sind jetzt Schilder zu sehen mit der Aufschrift Liquidación por cierre. Ausverkauf wegen Schließung. Die Anti-Covid-Regel der 400 Quadratmeter hat auch hier eingeschlagen wie eine Brandbombe. Verkaufsflächen, die größer als 400 Quadratmeter sind, müssen schließen, solange der Teil-Lockdown gilt. Viele haben das nicht durchgehalten. Insgesamt macht die Stadt einen traurigen Eindruck. Seit Jahren sagen viele Leute immer wieder, wie schön wäre unsere Stadt einmal eine Zeit lang ohne alle diese Touristenmassen. Aber jetzt, wo sie weg sind, sehen wir das Ergebnis. Die Stadt ist leer, aufgegeben, eine Art Ghost Town nach dem großen Goldrausch. Denn das Zentrum von Barcelona war ja schon längst keine Stadt seiner Bürger und Bürgerinnen mehr. Es war eine Fassade für die durchgeschleusten Massen. Und jetzt weht der Wind durch die Leere hinter den Fassaden. Ghost Town Barcelona an einem Wintertag mit Pandemie. Am Kiosko der Argentinier treffe ich den alten Francesc. Habe ihn lange nicht gesehen. Stelle leider fest, dass er stark abgebaut hat. Aschfahle Haut, kaum noch Haare auf dem Kopf. Eine zerzauste Maske vor dem Mund. Er trägt eine Schlafanzugshose mit einer rosa Daunenjacke, die ist wohl von seiner Frau. Wie es denn so gehe, frage ich. Miguel am Kiosk verzieht das Gesicht wie bedauernd. Ich will bis zu meinem Tod ordentlich gesund bleiben, sagt Francesc. Da er nicht lacht und auch keine Grimasse schneidet, wissen wir nicht, ob er Spaß oder Ernst macht. Barcelona, Melancholie City. Ich komme zur Ecke Calle Balmes, Gran Via, wo das imposante Gebäude des katalanischen Gesundheitsamtes liegt. Seltsam, denke ich, ein so wichtiger Ort und sieht aus wie tot. Tatsächlich, alle Fenster sind dunkel, die Tür geschlossen, niemand geht rein oder kommt raus. Seltsames Katalonien, ein Hotspot der Pandemie. Das Institut Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya liegt leblos in der hellen Wintersonne. In der gegenwärtigen Krise erwartet man doch ein reges Hin und Her. Politiker, hohe Beamte gehen ein und aus, Krisenstab, Gesundheitsminister oder Conseiller, wie auch immer. Autos kommen und gehen, Limousinen, rege Geschäftigkeit, aber nichts. Das katalanische Gesundheitsministerium liegt tot in der Mittagssonne. Barcelona, Melancholie City, Ghost Town. Als würde die Zivilisation sich Stück für Stück zurückziehen aus der sterbenden Stadt, die vor Jahren ihre Seele verkauft hat. In der Calle Ferran sehe ich eine Parole in gelber Farbe an die Hauswand geschrieben. Fora forças d'occupación. Besatzungstruppen raus. Katanasis hat jemand mit roter Farbe darüber gesprüht. Barcelona, Pandemie City Blues. Willkommen zu einer neuen Sendung. Es ist die Woche vom Montag, dem 1. Februar, bis Montag, dem 8. Februar 2021. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie Detlef Jeskals. grausam ist der Haifisch und grausam warst auch du. Am Ende des Regenbogens legt der Regen noch einen Zahn zu und überflutet im Überschwang gleich hinter dem S-Bahn-Übergang den Weg mit leeren Flaschen, Steinen und Schlamm. Und ich geh noch einmal den Kurfürstendamm entlang. Am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang. Treulos ist die Sonne und treulos warst auch du. Beim Kauf eines neuen Lebens gibt's eine Gratis-Zigarre dazu. Die rauch ich auf dem Heimweg weg, da stört das keinen unheimlich. Steck ich dein Bild in einer Tonne, damit in Brand. Und dann geh ich nochmal den Kurfürstendamm entlang. Am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang. Schön war das Leben, schlecht war die Welt, gut war die Liebe, böse das Geld, bis ich der Hund und nie war das Pferd. Doch heute ist es genau umgekehrt auf dem Kurfürstendamm. Am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang. Stiefeln drauf warten, dass alle paar Stunden sich der Himmel einmal um sich selber dreht und irgendwie die Zeit vergeht, die man braucht, um zu begreifen, dass man noch lebt. Und dann geh ich nochmal den Kurfürstendamm entlang. Am ersten Sonntag nach dem Welt. Ja, noch einmal kurz der Wetterbericht an diesem wunderschönen Montagmittag hier im Zentrum von Barcelona über der Plaza Real. Gefühlte 19 Grad, sonnig und jede Menge Tauben sitzen hier auf der Fensterbank. Eine Meldung, die ich noch nicht gebracht habe, eine historische Meldung, die möchte ich mit diesen Zeilen beginnen. Heil dir im Siegerkranz, Herrscher des Vaterlands, heil Kaiser dir. Ja, viele werden es erraten haben, so beginnt die deutsche Kaiserhymne. Vor 150 Jahren nämlich, am 18. Januar 1871 fand die Gründung des Deutschen Kaiserreichs in Versailles statt. Das war eine Staatsgründung auf erobertem Territorium. Preußens König Wilhelm I., der lebte von 1797 bis 1888, wurde am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal von Schloss Versailles, dem deutschen Hauptquartier während des siegreichen Deutsch-Französischen Krieges, zum deutschen Kaiser ausgerufen. Ein paar Worte zum Hintergrund. Während Paris von deutschen Truppen belagert wurde, entstand auf den Trümmern des Second Empire das Zweite Deutsche Kaiserreich als Großmacht im Herzen Europas. Die Reichsgründung war eine Folge des Sieges im Krieg gegen Frankreich und das Werk der Bismarckschen Diplomatie. Sie erfolgte durch den Zusammenschluss des von Preußen dominierten Norddeutschen Bundes mit den süddeutschen Staaten. In der prunkvollen Zeremonie huldigten Fürsten, Prinzen und Kriegshelden, so hieß das damals, dem Kaiser. Uniformen beherrschten das Bild. Selbst der Kanzler Otto von Bismarck, der lebte von 1815 bis 1898, trug den Waffenrock. Es fehlten gewählte Abgeordnete, es fehlten Unternehmer oder andere Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft. So entstand ein fataler Mythos, der den politischen Diskurs im Kaiserreich prägte. Wenn die richtigen Männer an der Spitze von Staat und Armee stehen, geht es mit Deutschland auch ohne demokratische Legitimation voran. Klingt fatal, nicht wahr? Die Folgen waren nachher zu spüren und bekannt. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Der Spiegel hat ein Magazin, das heißt Spiegelgeschichte, und die Ausgabe von 6/2020 ist dem Kaiserreich gewidmet. Leben im Kaiserreich heißt es da, zwischen Pickelhaube und Aufbruch, Deutschland unter den Hohenzollern. Und da sind jede Menge interessante und fantastische Artikel zum Zeitgeschehen der damaligen Zeit. Und ich werde einen verlesen, und zwar den über die Kneipen im Kaiserreich. Suff und Subversion. Arbeiterkneipen. Die Pinte an der Ecke war ein Refugium, in dem getrunken wurde bis zum Umfallen. Aber auch Politisches hatte seinen Platz. Von Frank Patalon. Kniepen ist niederdeutsch und bedeutet so viel wie zusammendrücken, kneifen. Wer in die Kneipe geht, weiß, dass es eng wird. Dabei begann der Boom der Kneipe doch gerade, weil ihre Gäste einer anderen Form der Enge entfliehen wollten. Der Aufstieg des einfachen möblierten Schnaps- und Bierausschanks, wo man an der Theke mitunter noch Wurst und Brot serviert bekam, war ein Nebeneffekt der industriellen Revolution. Nicht zuletzt, weil sich viele Arbeiter das Leben schön soffen. Herr Ober, noch ein Pferd! Die Lebensbedingungen in den wachsenden städtischen Ballungsräumen waren ärmlich und beengt. Viele im entstehenden Proletariat konnten sich die Mieten kaum leisten. Familien lebten auf engstem Raum und nahmen gegen Bezahlung zudem noch Schlafgänger auf, junge Arbeiter ohne eigene Wohnung. Privaten Raum gab es kaum. Insbesondere die Untermieter zog es daher abends in die Kneipe. Das sprichwörtliche Wohnzimmer des kleinen Mannes war aber nicht nur Ersatz für fehlende Privatsphäre. Es war auch der Ort, an dem man vielfältige Kontakte pflegte, zu Kollegen, zu potenziellen Arbeit und zumindest Auftraggebern und ja, auch zu politischen Interessensvertretern, denen Agitation und Information der Arbeiter lange Zeit verboten waren. Meistens waren diese Arbeiterkneipen kleine, extrem einfach gestaltete und vor allem von Männern frequentierte Orte. Ihre extremste Form war das Schnapscasino, das als Reaktion auf die Sozialistengesetze Bismarcks zwischen 1878 und 1890 und zeitgleich verordnete abendliche Sperrstunden entstand. als Geselligkeitsverein organisiert und ohne reguläre Ausschanklizenz betrieben, versprach es seinen Mitgliedern einen billigen Vollrausch. Erst eine Erhöhung der Branntweinsteuer im Jahr 1887 und schließlich eine Änderung der Gewerbeordnung im Jahr 1896 machten dem konzessionslosen Schnapsexzess ein Ende. Die Arbeiterschaft stieg nun um auf Bier, das schon seit 1876 immer populärer wurde. Es war das Jahr, in dem sich Karl von Linde die künstliche Kühlung patentieren ließ und damit das von der Jahreszeit unabhängige Brauen untergäriger Biere erst möglich machte. Das veränderte die Kneipenkultur, weil Wirte nun kühles, haltbares Bier in Mengen einlagerten und frisch anbieten konnten. Daher der Ausdruck Lagerbier. Aus Sicht der Behörden entschärfte all das gleich zwei drängende Probleme, Suff und Subversion. Vor allem die Erfindung des preußischen Kartoffelschnapses ab 1816 hatte zu einer erheblichen Steigerung des Alkoholmissbrauchs unter Arbeitern geführt. Auch Karl Marx und Friedrich Engels klagten über diesen Elendsalkoholismus. In dieser Sache dürften sie sich mit den Arbeitgebern auf einer Seite fühlen. Für das Jahr 2019 schätzte die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung den Reinalkoholkonsum in Deutschland auf 10,9 Liter pro Kopf. Eine Schätzung des Historikers Hasso Sprode bezifferte den Alkoholkonsum von Arbeitern Mitte des 19. Jahrhunderts auf 60 Liter Schnaps im Jahr plus rund 20 Liter Bier, was mindestens 25 Litern Reinalkohol entspräche. Das war auch den Industriellen ein Dorn im Auge. Zunehmend komplexe Produktionsmethoden verlangten nüchterne Arbeiter und Bier lieferte einen sanfteren, weniger starken Rausch. Die Behörden störte derweil noch anderes. Weil man in den Kneipen weitgehend unter sich blieb, wurden sie auch zu Schutzräumen für die freie Rede. Das Schnapscasino war sogar eine geschlossene Gesellschaft. Und natürlich hofften politische Akteure darauf, dort den trunkenen Frust der Unzufriedenheit in revolutionäre Bahnen zu lenken. Doch auch die offen zugängliche Kneipe, schrieb Karl Kautsky 1891, blieb das einzige Bollwerk der politischen Freiheit des Proletariats. Vor allem Sozialisten und Sozialdemokraten nutzten den Schutz der Kneipen und Casinos. Das wussten auch die Sicherheitsbehörden des Kaiserreichs. Die Hamburger politische Polizei ließ die Gespräche in den Kneipen darum zwischen 1892 und 1914 auf fast täglicher Basis von Spitzeln überwachen und protokollieren. Ihre erhaltenen Mitschriften füllen mehr als 20.000 Seiten. Sie zeigen, dass es keine Themen gab, über die in der Arbeiterkneipe nicht gesprochen wurde, aber viele, über die man nur mit äußerster Vorsicht sprach. Kritik an Kaiser und Kanzler war gefährlich. Und wer denkt schon an so etwas beim Herrengedeck? Sie hörten Suff und Subversion, Arbeiterkneipen. Ein Artikel von Frank Patalon. Erschienen in der Ausgabe Nummer 6 2020 vom Spiegel Geschichte. Eine Niemandsland-Produktion 2021. Auf Klo. Mit rechter Wald, Dr. Lenz sowieso. Ich bin am Pilzebügel.

Die Rebellen brüsteten sich, Akten über 2 Millionen Loyalisten zu haben, und jeder einzelne von ihnen war ein gezeichneter Mann. Eine Vermittlung wird es nicht geben, stellte Generalissimo Francisco Franco gegenüber dem Vizepräsidenten des amerikanischen Presseverbandes fest. Denn Verbrecher und ihre Opfer können nicht zusammenleben. Am 3. Januar überquerten die Männer des aufständischen Generals Juan Yagüe den Ebro. Und in den folgenden Tagen setzten die Nationalisten ihren Vormarsch nach Katalonien hinein fort, während die Versuche der Republikaner, im Süden in der Nähe von Peñarroya und im Westen in der Extremadura Gegenangriffe zu unternehmen, gestoppt oder zurückgeschlagen wurden. Das Einzige, was die Kriegsanstrengungen noch aufrechterhielt, war der Horror der Bevölkerung vor dem, was ihnen bevorstand, wenn sie nicht durchhielten. Robert Capa hatte sich zwar von der Ruhe und den Depressionen noch nicht wieder erholt, die ihn seit China quälten und im Dezember veranlasst hatten, nach Paris zurückzukehren, trotzdem kam er wieder nach Barcelona, zu einem Zeitpunkt, das ganz so aussah, als könne es nicht noch schlimmer werden. Er hatte Aufträge von Match und Picture Post sowie von Live- und Geleitbriefe und Pässe vom spanischen Staats- und vom Verteidigungsministerium erhalten, allerdings war es ihm nicht mehr möglich, Kampfhandlungen beizuwohnen. Am nächsten kam er Gefechtstätigkeiten noch während eines Ausflugs mit André Malraux, als sie an einem der seltenen ruhigen Tage an der Front Fotos von Listas Soldaten machen wollten. Doch diese Bilder wirkten eher wie Historienmalerei aus dem 19. Jahrhundert und nicht wie Kriegsfotografie des 20. Jahrhunderts. Lister und seine Männer sind vor einer dramatischen Landschaft mit niedriger Horizontlinie und einem hellen Himmel aufgenommen. Sie stehen mit lässig über die Schulter gelegten Umhängen nah beieinander, manchmal zusammen mit dem in schwarzes Leder gewandten, aufmerksam lauschenden Malraux, der einer ehrwürdigen Eule gleicht. Auf einigen Bildern studieren sie eine Zeitung, eine Ausgabe der España Republicana mit General Miaja auf der Titelseite. Auf anderen blicken sie auf Papiere, die Briefe sein könnten oder Kampfbefehle oder Landkarten. Die Bilder sind elegant, scharf, beeindruckend. Sie konnten eingesetzt werden als schöne Belege für die Stärke und Widerstandsfähigkeit der Republik in Artikeln, welche die Auffassung von Barreas und Conde de la Moras früherem Vorgesetzten Álvarez de Bayo wiedergaben. Dieser hatte gegenüber Jimmy Sheehan in Paris festgestellt: »Die Lage ist nicht so schlecht, wie es die Zeitungen behaupten. Barcelona wird standhalten. Denken Sie an Madrid.« Einen genaueren Eindruck von dem, was in Barcelona passierte, konnte man aus den Bildern gewinnen, die Capa wenige Tage später in einem Mobilisierungszentrum aufnahm, wo die neueste, allerletzte Schar von Einberufenen, Männer wie Frauen, im Alter zwischen 17 und 55 Jahren aufgenommen wurde. Capas Kamera richtete sich auf die sorgenzerfurchten Gesichter, die geflickten, abgetragenen Kleidungsstücke, die letzten Küsse auf die Köpfe von Kindern, das verzweifelte Lachen einer Frau, deren Ehemann den Helm, der ihm soeben ausgehändigt wurde, vor ihr ausprobiert. »Wie sehe ich aus?« bevor er sich, wahrscheinlich für immer, von ihr verabschiedet. Selbst in den Fotos von Buben, die fröhlich auf den Trümmern eines auf den Ramblas ausgestellten Heinkelbombers herumklettern, fand seine Linse die angespannten, ängstlichen Gesichter ihrer Eltern am Rand der Menge, die sich fragen, ob die nächste Heinkel wohl sie selbst erwischen wird. Oder im Fall des Mannes auf Krücken, dem ein Bein fehlt, ob dieses Flugzeug das gewesen sein könnte, das ihn getroffen hat. Am Morgen des 14. Januar standen die Truppen der Nationalisten vor Tarragona, knapp 100 Kilometer südwestlich von Barcelona an der Küste. Flüchtlingsströme bewegten sich auf der Küstenstraße in Richtung Norden und Capa ging ihnen entgegen, um ihre Flucht zu dokumentieren. Es war ein warmer, heller Tag, ein Tag, der einen zu der Hoffnung verleitet, dass der Frühling näher ist, als man meint. Perfektes Bombenwetter, hätte Martha Gellhorn es genannt, wenn sie vor Ort gewesen wäre. Die Flüchtlinge bewegten sich die Straße entlang. Ihre Habseligkeiten hatten sie, falls sie dergleichen besaßen, in Koffern, sonst in Bündeln oder auf Leiterwagen, wenn sie einen finden konnten. Einige trugen grobe Arbeiterkleidung, Kopftücher, Mützen, Overalls oder dicke Röcke. Andere hatten gute Wintermäntel an und Seidenschals um den Hals. Ich habe Hunderttausende auf der Flucht gesehen, in zwei Ländern, in Spanien und in China, schrieb Kaper später. Und mir graust vor der Vorstellung, dass Hunderttausenden jetzt noch ahnungsloser, die gegenwärtig noch im Frieden in anderen Ländern leben, ein ähnliches Schicksal bevorsteht. Während Robert Kaper seine Bilder machte, kamen mehrere Savoia Marchettis mit in der Sonne funkelnden silbernen Tragflächen vom Meer in Richtung Land geflogen und fingen an, aus Maschinengewehren nach unten zu schießen. Als sie über die Straße flogen, eröffneten sie das Feuer auf den Menschenzug, der sich dort entlang schleppte. Zwei Paare waren darunter, die einem aus zwei Tieren bestehenden Maultiergespann halfen, einen mit einer Plane bedeckten Anhänger eine leichte Steigung hinaufzuziehen. Sekunden später war der Anhänger in Stücke geschossen. Der bescheidene Inhalt lag verstreut auf der Straße. Eine der Frauen und beide Männer, die ihn gerade noch geschoben hatten, lagen im Straßenstaub, die beiden Maultiere tot in ihrem Gurtgeschirr. Und die zweite Frau kniete weinend am Boden und streckte die Hand nach dem Hund der Familie aus, der zwischen den Rädern des Karrens lag. Aber auch er war tot. In Barcelona war die Situation nicht sehr viel besser. Zwar waren die Fliehenden für den Moment sicher, aber sie waren genauso verzweifelt, wie sie da mit ihrem Hab und Gut auf dem Trottoir vor den Flüchtlingszentren kauerten. Verhüllte, geduckte Figuren, die wirkten, als gehörten sie zu einem düsteren Altargemälde. Junge Paare, alte Frauen, schöne, dunkeläugige Kinder. Kaper zog sich das Herz zusammen. »Es ist nicht immer leicht«, schrieb er, »daneben zu stehen und nichts tun zu können, als das Leiden aufzuzeichnen, das einen umgibt.« Am 22. Januar, als der von den feindlichen Granaten aufgewirbelte Staub hinter dem Kamm des Montjuïc im Süden schon sichtbar war, gab Ministerpräsident Negrín die Anweisung, dass die Regierung Barcelona aufgeben und in das 85 Kilometer nördlich von Barcelona gelegene Gerona umziehen sollte. Die Beamten machten sich daran, schubladenweise Dokumente zu verbrennen, so viele, dass es in der gesamten Innenstadt immer wieder zu kleineren Bränden kam. Ihr Rauch vermischte sich mit dem der unaufhörlichen Luftangriffe, mit denen das Hafengebiet in Grund und Boden bombardiert wurde. Militärkonvois fuhren ab und der Auszug der Zivilisten begann. In Autos, Lastwagen und Bussen strömten sie aus der Stadt. Die weniger Glücklichen gingen zu Fuß. In den beiden folgenden Nächten schlief Herbert Matthews in seinem Minerva, damit der Wagen nicht gestohlen wurde. Er würde ihn brauchen, wenn der Zeitpunkt des Aufbruchs gekommen war. Aber vorerst blieben er und Kaper und einige andere Reporter noch vor Ort. Am späten Abend des 25. Januar war zu erfahren, dass eine Vorhut der Nationalisten den Llobregat-Fluss überquert hatte und bereits auf den Hängen des Monte Tibidabo am Westrand der Stadt stand. Matthews, Kaper und ein englischer Journalist, O'Dowd Gallagher vom Daily Express, gingen in die Censura, um ihre letzten Berichte abzuschicken. Sie kamen an einen gespenstischen Ort, der nur noch von Kerzen erhellt wurde, der Strom war ausgefallen und weitestgehend verlassen war, seit Constancia de la Mora und ihr Führungsstab schon vor Tagen in Richtung französische Grenze aufgebrochen waren. Matthews übermittelte telefonisch seine letzte Depesche aus Barcelona. Er gab sich alle Mühe, sie so positiv wie möglich klingen zu lassen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Doch Kapers Fotos von der Censura, die leeren Schreibtische, die flackernden Kerzen, erzählten eine andere Geschichte. Nach Mitternacht gingen die Journalisten durch die verödeten Straßen zum Hotel zurück. Es war kalt und stürmisch, und der Wind trieb Flugblätter und fortgeworfene Personalausweise über die Straße. Im Hotel klappte Matthews seine Koffer zu und gab den traurigen Zimmermädchen Trinkgeld und seine letzten Essensvorräte. Dann stiegen er, Kaper, Gallagher und William Forrest, ein weiterer englischer Journalist, in Matthews Minerva und brachen auf der Küstenstraße in Richtung Norden auf. Die Straße war gepackt voll. Außer Autos und Lastwagen waren erschöpfte Soldatentrupps unterwegs, sowie der tragische Strom der Flüchtlinge, die sich am Rand der Straße dahinschleppten. Kurz nach Sonnenaufgang kamen sie in Caldetas an der Küste an, wo Bürger der USA darauf warteten, auf dem US-amerikanischen Kreuzer Omaha evakuiert zu werden. Die Insassen des Minerva nahmen im amerikanischen Konsulat ihr Frühstück ein, wo sie erfuhren, dass die Herausgeber von Life aus Sorge um Robert Kaper, der keinen Pass hatte, die US-Regierung darum gebeten hatten, auch ihm auf der Omaha die Ausreise aus Spanien zu ermöglichen. Aber davon wollte Kaper nichts wissen. Er wollte dokumentieren, was mit den Flüchtlingen passierte, die versuchten, die Grenze zu erreichen. Er würde es riskieren, mit Matthews und den anderen weiterzufahren. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 193. Eine Niemandsland-Produktion, 2012. Literaturangabe. Ich verlas einen Auszug aus dem Buch Hotel Florida, Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg von Amanda Vale. Das Buch ist 2014 im Verlag Ferrer, Strauss und Giraud in New York erschienen. Die deutsche Ausgabe ist 2015 im Verlag Kottersche Buchhandlung in Stuttgart erschienen. Die Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch ist von Susanne Held. No pasarán. Pasaremos. Du warst von einem anderen Stern und hast nicht viel davon erzählt. Du dientest meist den falschen Herrn und hast dein Schicksal selbst gewählt. Uns trennten Welten und die Zeit. Ich lief zu oft vor eine Wand. Wir waren zum Reden nicht bereit. Das habe ich viel zu spät erkannt. Als du gingst, hat mich das kaum berührt. Ich hab weitergemacht, als sei nichts passiert. Aber nach und nach kam so vieles hoch. Und am Ende, da vermiss ich dich doch. Chance habe ich vertan. Letztendlich fehlte mir der Mut, mit dir noch einmal loszufahren. Vielleicht wäre heute alles gut. Du warst so stolz auf, was ich mach. Dabei ist viel von dir in mir. Im Spiegel seh ich, wie du lachst. Ich werd den Faden verlieren. Als du gingst, hat mich das kaum berührt. Ich hab weitergemacht, als sei nichts passiert. Aber nach und nach kam so vieles hoch und am Ende da vermiss ich dich doch. Deinem Grab, die Steine. alleine, red nicht mit mir. Lieber nehm ich noch ein Glas und trinke es im Geist mit dir. Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4, que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Zum Thema Militärputsch in Myanmar, eine Hintergrundinformation von Le Monde Diplomatique. Fremde im eigenen Land. Ein Informationskasten zu Reporter ohne Rechte. Im Bundesstaat Rakhine, ehemals Arkan, der die Grenze zwischen dem indischen Subkontinent und Südostasien bildet, leben neben buddhistischen Arakanesen und Birmanen auch muslimische Rohingya. Historiker gehen davon aus, dass es sich bei dieser Volksgruppe um eine Mischbevölkerung handelt, aus muslimischen Bengalen, die sich seit dem 16. Jahrhundert im Arakan niederließen, und aus Muslimen, die in der Kolonialzeit aus Chittagong im heutigen Bangladesch, damals Britisch-Indien, kamen. Myanmars Regierung betrachtet die Rohingya als fremd im eigenen Land. Laut UN gehören sie zu einer der am stärksten verfolgten Minderheiten der Welt. 1989, nach einer Änderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes, wurden den Rohingya die Ausweise abgenommen. Ihr Land und ihre Rinder werden regelmäßig konfisziert, oft von buddhistischen Nachbarn. Moscheen werden abgerissen und stattdessen buddhistische Klöster errichtet. Rohingya brauchen eine Genehmigung, wenn sie heiraten wollen, sie haben kein Wahlrecht, die Infrastruktur in ihrem Bundesstaat ist desolat und bis auf die Ärzteteams der wenigen internationalen NGOs gibt es so gut wie keine medizinische Versorgung. Willkürliche Inhaftierungen, Vergewaltigungen, Folter und Morde vervollständigen das Bild des Grauens. Regelmäßig berichten NGOs von Hungerkatastrophen und der Entvölkerung ganzer Landstriche durch die endemische Malaria. In den vergangenen Jahrzehnten sind tausende Rohingya über den Grenzfluss ins benachbarte, ebenfalls bitterarme Bangladesch geflohen, wo sie in primitiven Lagern unterkommen. Die dortige Regierung duldet sie, wünscht aber eine rasche Repatriierung nach Myanmar. Insgesamt 1,5 Millionen Menschen muslimischen Glaubens haben Myanmar verlassen und leben außer in Bangladesch auch in Indien, Thailand und anderen Ländern der Region. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich unter den Muslimen von Rakhine Widerstand formieren würde. Eine Gruppe, die sich Arakan Rohingya Salvation Army, ARSA, nennt und von Rückkehrern aus dem saudischen Exil gebildet wurde, attackierte im Oktober 2016 einen Wachposten und tötete 9 Polizisten. Durch die Unterstützung aus dem Ausland kam es zu einer Internationalisierung der Bewegung. Ihr Anführer ist ein in Saudi-Arabien sozialisierter Pakistaner namens Atta Ullah und viele der ASA-Kämpfer dürften aus Bangladesch, Pakistan und anderen muslimischen Ländern stammen. Es gibt Berichte, wonach die ASA die Gegenoffensive der myanmarischen Armee durchaus in Kauf genommen haben soll, um die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit zu erregen und die Unterstützung muslimischer Glaubensbrüder zu bekommen. Allerdings hätten sie das Ausmaß des militärischen Gegenschlags unterschätzt. Zahlreiche verzweifelte junge Männer aus Rakhine schließen sich der ASA an, doch viele Muslime machen die Gruppe auch für das Leid der Bevölkerung verantwortlich. Der Überfall auf den Polizeiposten gilt als Auslöser des aktuellen Konflikts, den die Armeeführung wohl als Gelegenheit ergriff, um unter dem Deckmantel des Kampfes gegen den islamistischen Terrorismus die Rohingya-Frage ein für allemal zu lösen. Hallo, Niemandsland. Haben Sie schon gemerkt, dass der Januar vorbei ist? Was, Februar jetzt schon? Ach, ist ja auch ein schöner Monat. Und schalte mein Gehirn ein Klick, öffne die Augen, weil ich schlief, Fokus negativ, blicke konfus umher. Ein Pfeifen in der Lunge, ein mieser Geschmack auf der Zunge. Junge, Junge, in meinem wirren Hirn purzeln Gedanken durcheinander und es schwirren Erinnerungen Stück für Stück zurück in mein Gedächtnis. Fetzen der Vergangenheit, das Vermächtnis der letzten Nacht erwacht und mir wird langsam aber sicher klar, als ich mich umsah, was vorher einmal trübe war, sehe Liebende und dort welche, die streiten sich, treffe mich mit mit Boris und Renz und die begleiten mich auf meiner Reise ins eigene Ich. Sich selbst dort zu finden, um dann wieder zu verschwinden. Wir drei sind hierbei Zuschauer im Theater unseres Lebens, sehen uns selbst auf der Bühne, stehen vergebens, versuchen wir uns selber anzusprechen. Doch auf sich selbst zu hören, ist eine unserer Schwächen. Brechen auf und ergebnislos ab, dann ziehen wir weiter wie im Bann. Voran kann mich umorientieren, neu erkennen, wir fangen an zu rennen. Denn wenn wir uns selber schon nicht kennenlernen, dann wenigstens die Welt erhalten Antworten auf Fragen, die keiner von uns stellt. Die Welt 1,50 bezahle ich, ist ja wahrlich günstig. Wir bestiegen den fliegenden Teppich, aus purem Purpur gewoben, ist er mit uns abgehoben. Droben stoben wir durch Zeiten und Räume, über Felder und Wälder gelber Purzelbäume. Däumlinge und Riesen priesen einen Tag wie diesen, warme Winde bliesen. Was vermochte die Dochte der Kerzen in unseren Herzen durch Sünden zu entzünden? Münde nicht alle Ströme ins Meer. Was bliebe, wäre ein Meer voller Liebe. Der Mond entlohnte uns in kleinen Scheinen und er lud uns sein auf einen freien Fall durchs All. Jeder Knall fand seinen Widerhall, der ihn im Flug zurückschlug wie einen Federball. Quasi die Stasi der Fantasie, in der das Glück verharrte, ohne Rückfahrkarte. Zarte Hände gegen harte Wände, immer neue Bände des Buches ohne Ende. Sende mir ein Signal, ein Blick in mein Schicksal, der magischen Momente Stückzahl, gerade auf dem Pfad. Da der Himmelszerker zerstört durch Berserker und uns beherbergt der Kerker. Doch uns war klar, dies wird nicht von langer Dauer sein. Doch wir nutzen den Moment und wir rannten. Wir wussten, wo es lang geht, obwohl wir den Weg nicht kannten. Ein Blick in die Augen des anderen. Stummes Verstehen. Und dann ist da dieser Bann, der dann die pulsierenden Seelen aneinander schweißt. So dass jeder die Gedanken des anderen weiß. Heiß und kalt, schwitzen und frieren, während wir auf der Kante des Wahnsinns lang spazieren. Passieren kann uns nichts und alles. Und es existiert kein Plan für den Fall des Falles. Doch es existiert auch kein Moment, der zweifelnde Gedanken lässt, weil die Reisegeschwindigkeit unsere Welten wanken lässt. Fast jeder nach der Hand des anderen. Ist die Angst schon geringer und der Körperkontakt ist Gefühlsüberbringer. Trotzdem ist jeder allein und es gibt keinen, der die Macht hat, es zu steuern. Feuer und Eis alles genießen und ertragen und selbst Antworten finden auf die Fragen. Verwirrendes, Entzückendes, Klirrendes, Erdrückendes, alles erlebt. Doch die Frage, die bleibt, was ist der Traum, was die Wirklichkeit? Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit, Niemandsland, eine Sendung in deutscher Sprache bei Radio Contrabanda 91.4 FM. Niemandsland ist eine Sendung für Leute in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Radio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Die Katastrophen und vermischten Meldungen im heutigen Niemandsland vom heutigen Montag, dem 1. Februar, für die Woche vom 1. bis zum 8. Februar 2021. Fußball und Kapitalismus. Lionel Messi hat in 4 Jahren über 500 Millionen Euro vom FC Barcelona erhalten. Aber es gibt 2 Deppen, die die nehmen und die die zahlen. Wofür kann man dieses Geld wohl ausgeben? Ja, kann man das überhaupt ausgeben? Wie viele Yachten, Villen, Autos kann man wohl kaufen, bevor sie fad werden? Und üben die Kleinen mit dem Festgeldkonto höhere Mathematik? 555.237.619 Euro lautet die Maximalsumme, die dem Fußballer Lionel Messi beim FC Barcelona in 4 Jahren zusteht. Über 500 Millionen davon erhielt er. Das hat am Sonntag die spanische Zeitung El Mundo enthüllt und großes Aufsehen ausgelöst. Kein Sportler und erst recht keine Sportlerin haben je so viel verdient. Dem Messi sind die 4,40 Euro, die er pro Sekunde verdient, nicht Fahrt. Ja, Sie haben richtig gehört, 4,40 Euro pro Sekunde. Also er hat jetzt schon, während dieser Katastrophenblock begonnen hat, 1.000 Euro auf dem Konto. Ist er doch, wie so viele seiner Zunft, ein verurteilter Steuerhinterzieher. Nun hat er rechtliche Schritte gegen El Mundo angekündigt und gegen jene hochrangigen Angestellten des FC Barcelona, die seine Vertragsdetails kannten, denn da sitzt wohl der Maulwurf. Gerne und viel wird über die Gehälter männlicher Fußballprofis geschimpft. Allzu simpel ist diese moralische Empörung, denn es gibt ja immer 2 Deppen. Die, die es einstecken und die, die es ausgeben. Der FC Barcelona, der aktuell mit über 1 Milliarde Euro in der Kreide steht, wirtschaftet zwar schlecht, aber nicht völlig deppert. Angeblich, so der Spiegel, gehen mindestens 20% der Clubumsätze angeblich von zuletzt 855 Millionen Euro jährlich auf Messi zurück. All die Werbeverträge und Werbespiele, all die Menschen weltweit mit Messi-Trikots, perverse Gehälter, deren Ausgabe sich perverserweise aber lohnt. Der Kardinalfehler liegt natürlich im Kapitalismus, der Leistungen Einzelner grotesk überhöht und in der Branche, deren andere Vertreter übrigens auch sehr gut verdienen. Wie kaum eine zweite Branche hat der Sport sich mit der Werbeindustrie vermählt. Bei jedem Turnier verkauft er nicht nur ein Spiel, sondern tausende Nebenprodukte. Man stelle sich vor, jede Netflix-Produktion zeigte Schauspielerinnen mit Softdrinkmarken auf dem Barockkleid. Und es ist kein Geheimnis, dass allerhand Clubs schwindelerregende 70% ihrer Einnahmen für Spielergehälter ausgeben, weil diese Ware, die über Sieg und Niederlage entscheidet, limitiert ist. Diese Gesetze sind so akzeptiert, kaum jemand hinterfragt sie. Außer kritische Fans. Aber die beißen auf Granit, natürlich. Und so gibt es wohl nur einen Grund für die Enthüllung. Jemand beim krisengeschüttelten FC Barcelona will ihn loswerden, den Messi. Oder jemandem ist ganz einfach der Kragen geplatzt bei so viel obszöner Geldverschwendung. Wir bleiben zu Hause. Das ist die Titelstory des Spiegel in dieser Woche. Da sieht man eine Familie auf einem Sofa sitzen umringt von Haustieren. Zwei Hunde, eine Schildkröte, eine Katze, ein Meerschweinchen, ein Wellensittich. Und da heißt es: Krisenhelfer, warum Haustiere uns gesünder und glücklicher machen. Wie jede Krise hat auch die Corona-Pandemie ihre Begleiterscheinungen. Da waren die leeren Toilettenpapierregale, Homeoffice am Küchentisch, man traf sich zu Spieleabenden vor dem Computer, Geselligkeit über Videotelefonie. Aber etwas fehlte. Und so wuchs bei etlichen die Sehnsucht nach einem Gefährten, mit dem man das häufige Zuhause-Sein würde teilen können, der einem Leichtigkeit schenken würde, bei all den schweren Nachrichten. Und so wuchs bei etlichen die Sehnsucht nach einem Gefährten, mit dem man das häufige Zuhause-Sein würde teilen können. Das Tierheim Leipzig vermeldete einen historisch niedrigen Bestand an Hunden, auch weil weniger Tiere als üblich abgegeben werden. Tierversicherer verzeichneten im Frühjahr Nachfragerekorde. Das Tier als Tröster und Helfer hat Hochkonjunktur, titelte die Welt. Um 20% sei der Verkauf von Hunden im vergangenen Jahr gestiegen, schätzt der Verband für das deutsche Hundewesen und nennt das ein dramatisches Wachstum. Um die Nachfrage zu decken, nehme zurzeit der illegale und tierquälerische Welpenhandel zu, warnt der Deutsche Tierschutzbund. Oft stammten die Tiere aus Osteuropa. Die Tierschutzorganisation TASSO spricht von Wühltischwelpen. Gerade in Zeiten des Abstands sucht der Mensch die Nähe zum Tier instinktiv. Tiere bringen dem Menschen mehr, als selbst manche Halter wissen. Sie können nicht nur gut für die Psyche sein, sondern auch für den Körper. Das zeigen Studien. In Deutschland gibt es Schätzungen zufolge etwa 34 Millionen Heimtiere, rund 11 Millionen mehr als noch vor 10 Jahren. Die meisten davon sind Katzen, etwa 14,7 Millionen. Außerdem rund 10 Millionen Hunde und mehr als 5 Millionen Kleintiere, wie Hamster, Kaninchen, Mäuse und fast 4 Millionen Ziervögel. In fast jedem zweiten deutschen Haushalt lebt inzwischen mindestens ein Tier. Worin wurzelt dieses Bedürfnis, mit einem Tier die Wohnung zu teilen und manchmal sogar das Bett? Dieses Beieinander, das manche süß finden und andere befremdlich. Was ist es, das Tiere dem Menschen und der Gesellschaft geben? Und wohin kann es führen, wenn man es mit der Tierliebe übertreibt oder das Projekt Haustier falsch angeht? Ein Tier kann helfen, Leiden oder die Trennung von Freunden leichter zu ertragen und ein wenig Freude bringen. Anderen hilft es gar, nach einem Schicksalsschlag wieder Lebensmut zu fassen. Forscher haben beobachtet, dass Babys sich schon sehr früh für Tiere interessieren. Will Filmproduzent Disney etwa Kinder unterhalten, spielen Tiere meist die Hauptrolle. Und Tiere prägen. Untersuchungen zeigen, dass Kinder und Jugendliche, die mit einem Haustier aufwachsen, ein höheres Selbstwertgefühl haben und sogar bessere kognitive Fähigkeiten als Gleichaltrige ohne Hund oder Katze zu Hause. Auch später im Erwachsenenleben wirken Tiere auf Menschen. Es war im Jahr 1980, als eine Wissenschaftlerin eine wegweisende Studie veröffentlichte. Sie fand heraus, dass Herzinfarktpatienten eine höhere Überlebenschance hatten, wenn sie ein Tier hielten. Bis heute wird die Studie häufig zitiert. Sie bereitete das Feld für weitere Untersuchungen. In Schweden verglichen Forscherinnen und Forscher im Jahr 2017 die Daten von mehr als 3,4 Millionen Frauen und Männern. Sie belegen, dass das Halten eines Hundes das Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkrankung mindert, speziell bei Menschen, die allein leben. Zudem verringert sich das Risiko, früher zu sterben. Wer ein Tier hält, geht seltener zum Arzt und muss weniger für seine Gesundheit ausgeben. Einige Jahre vorher, 2001, ließen Psychologinnen der State University of New York 48 Personen in ihr Labor kommen. Sie litten alle an Bluthochdruck und hatten stressige Berufe. Die Forscherinnen teilten die Probanden auf. Der einen Gruppe gaben sie ein blutdrucksenkendes Mittel. Die andere sollte sich zusätzlich eine Katze oder einen Hund anschaffen. Nach einem halben Jahr wurden die Teilnehmer wieder untersucht. Bei allen war der Blutdruck gesunken. Danach brachten die Psychologen die Probanden mit zwei Versuchen in Stresssituationen. Dabei maßen die Forscher erneut den Blutdruck und den Puls. Es zeigte sich, dass jene, die mit einem Tier lebten, gelassener auf den Stress reagierten. Ergebnis: Tiere können als Stresspuffer wirken. Tiere helfen uns, widerstandsfähiger zu werden, schreiben der Psychotherapeut Rainer Wohlfahrt und die Spezialistin für tiergestützte Therapie Bettina Mutschler in ihrem Buch »Die Heilkraft der Tiere«. Das Streicheln eines Hundes oder einer Katze sei eine Wohltat für Körper und Geist. Ein paar Nachrichten von der Impffront. Das Phantom von Brüssel überschreibt der Spiegel seine Meldung zum Thema Corona, die Impfkrise. Die Impfmisere bringt Ursula von der Leyen in schwere Bedrängnis, so das Nachrichtenmagazin. Und was macht die EU-Kommissionschefin? Das, was sie in solchen Krisen allzu gerne macht. Sie taucht ab. Damit dürfte sie diesmal allerdings kaum durchkommen. Europa steht vor einem Impfdesaster. Während Länder wie Israel, Großbritannien oder die USA zügig ihre Bürger impfen, muss die EU Rückschläge im Wochentakt hinnehmen. Erst informierte der Pharmakonzern Pfizer Brüssel, dass er gemeinsam mit dem deutschen Partner BioNTech in den nächsten Wochen deutlich weniger Vakzine liefern werde als geplant. Dann verkündete das Unternehmen AstraZeneca, bis Ende März statt 80 nur 31 Millionen Impfstoffdosen bereitzustellen. Und wieder wurde die Kommission kalt erwischt. Seitdem wachsen in den Mitgliedstaaten Frust und Unverständnis. Europa, dieser Hort des Wohlstands, bekommt es nicht hin, seine Bürger rasch vor einer tödlichen Krankheit zu schützen, während andere vormachen, wie es geht. Und wo ist eigentlich die Chefin? Je lauter die Kritik wurde, desto weniger war von der sonst stets hochkommunikativen Kommissionspräsidentin zu hören. Sie wurde zwischenzeitlich zum Phantom von Brüssel. Presseanfragen ließ ihre Kommunikationsabteilung systematisch abblocken. Von der Leyen tauchte regelrecht ab. In dieser Woche kam sie dann beim Weltwirtschaftsforum nicht ganz um das Thema herum. Jetzt müssen die Unternehmen liefern, sagte sie. Die Botschaft, schuld sind die Firmen, nicht wir, nicht ich. Wiederholt sich hier ein Muster, das man aus ihrer Karriere kennt, fragt der Spiegel. Wenn von der Leyen ein neues Amt übernahm, dann war sie nie einfach nur die neue Ministerin. Die Christdemokratin trat dann stets als diejenige auf, die alles anders, besser machen würde als ihre Vorgänger. Es klang immer ein bisschen so, als erfände von der Leyen das jeweilige Politikfeld neu und hänge noch eine Familienpackung Lametta darüber. Sobald es in die hässlichen Details ging, war sie meistens schon wieder weg. Als von der Leyen 2005 Familienministerin wurde, stieß sie das Elterngeld und einen massiven Kita-Ausbau an und revolutionierte das Familienbild ihrer Partei. Mit den ganzen Problemen des Kita-Ausbaus musste sich dann ihre Nachfolgerin Christina Schröder herumschlagen. Als sie 2009 Sozialministerin wurde, versprach sie ein warmes Mittagessen für jedes Kind mit Betonung auf warm. Heraus kam am Ende ein unübersichtliches Bildungs- und Teilhabepaket. Ursula von der Leyen verstand es wie keine zweite, sich als Mutter der Nation in Szene zu setzen und armutspolitisches Blendwerk zu zünden, sagt im Rückblick Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands. Und im Verteidigungsministerium? Dort plagen sie sich bis heute mit den Baustellen herum, die ihnen die frühere Chefin hinterlassen hat. Jedes Mal zog von der Leyen rechtzeitig weiter, wenn es darum ging, Bilanz zu ziehen. Der Zeugnisvergabe entzog sie sich durch den nächsten Karriereschritt. Deshalb hat sie gerade ein echtes Problem. Erstens kann nach Brüssel, nach Europas Chefposten, kaum noch ein weiterer politischer Karriereschritt kommen. Zweitens drückt die Pandemie der Politik ihr rasendes Tempo auf. Die Folgen politischer Entscheidungen werden nicht erst nach Jahren sichtbar, sondern sofort. Ich bin wirklich fassungslos darüber, wie nachlässig Ursula von der Leyen den Impfstart in den letzten Monaten betreut hat, sagt SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Für von der Leyen wird es ernst. In den nächsten Wochen könnte sich ihre Zukunft entscheiden. Dabei hatte alles so vielversprechend begonnen. Noch im Sommer hätte kaum jemand vorauszusagen gewagt, dass im Dezember der erste Impfstoff in der EU zugelassen und eingesetzt würde. Und schon gar nicht, dass bereits im Januar der zweite Impfstoff folgen würde. Von der Leyen konnte es außerdem als Erfolg verbuchen, dass die EU sich im Juni auf eine gemeinsame Impfstoffstrategie einigte, obwohl die 27 Mitgliedsländer ihre Zuständigkeit für die öffentliche Gesundheit bis dahin strikt verteidigt hatten. Für die Kommissionschefin war das ein Gewinn an Prestige und Macht, zumindest für den Moment. Aber dann begannen die Probleme. Die Verhandlungen zogen sich hin. Erst im November gelang es der EU, sich mit Pfizer und BioNTech sowie Moderna, den Herstellern der bisher erfolgreichsten Impfstoffe, auf Abnahmegarantien zu einigen. Das EU-Verhandlungsteam, so berichten es Insider, wollte unbedingt die Preise drücken. Außerdem soll es ein langwieriges Gezerre um Haftungsfragen gegeben haben, besonders mit Pfizer. Wo andere einfach handelten und im großen Stil bestellten, zog es die EU inmitten einer Jahrhundertepidemie vor, wie auf dem Basar zu feilschen. Natürlich hat von der Leyen diese Verhandlungen nicht persönlich geführt, aber sie ist die Chefin und damit politisch verantwortlich. Hunderte Millionen Europäer sind nach einem Jahr der Pandemie müde, frustriert und warten sehnsüchtig auf einen Impftermin. Von keiner anderen Frage hängt derzeit so viel ab. Gesellschaftlich, ökonomisch, politisch. Am Ende werden Verantwortliche gesucht werden, Schuldige. Und diese Suche wird nicht unten im Apparat beginnen, sondern oben. Niemandsland, un programma in alemán, da Radio Contrabanda 91.4 FM. Niemandsland és un programa per a gent de Barcelona que s'interessi per la llengua i cultura alemanya. Us oferim informació sobre l'actualitat, la política, la història i la cultura. A més, presentem un munt de música. Thema Klimakrise, Planet Erde. Die Beschleunigung ist besorgniserregend. Es geht um das Eis. Der Physiker Thomas Slater, 30 Jahre alt, hat das Eis des Planeten vermessen. Er warnt, die Eisschilde der Polarregion schmelzen immer schneller ab. Slater arbeitet am Center for Polar Observation and Modeling der Universität Leeds. Der Spiegel führte ein Interview mit ihm. In der Ausgabe Nummer 5 vom 30.01. ist dieses Interview abgedruckt. Die erste Frage lautet, Herr Slater, der Planet hat innerhalb von 23 Jahren rund 28 Billionen Tonnen Eis verloren. Das berichtet Ihr Team in der Zeitschrift Cryosphere. Hat Sie diese gigantische Menge überrascht, Slater? Leider nein. Was mich aber überrascht hat, ist das Tempo beim globalen Eisverlust. Die Beschleunigung ist besorgniserregend. Spiegel, die Abschmelzgeschwindigkeit hat seit den 1990er Jahren um 57% zugenommen. Ist der Klimawandel außer Kontrolle geraten? Slater, unsere Studie lässt keine Rückschlüsse darüber zu, ob wir einen sogenannten Kipppunkt erreicht haben. Aber die Beschleunigung zeigt, dass es höchste Zeit ist, den Kohlendioxidausstoß zu reduzieren. Andernfalls können wir tatsächlich in einen sich selbst verstärkenden Kreislauf der Erderwärmung kommen. Spiegel, wie schätzt man die Eisschmelze eines ganzen Planeten? Slater, die Eisschilde sind sehr schwer zu erreichen, riesig und unwirtlich. Daher müssen wir die Veränderungen hauptsächlich mit Satelliten messen. Wir haben die Daten aus Studien ausgewertet, die sich auf 11 verschiedene Satellitenmissionen beziehen und sie dann mit Bodendaten verglichen. All diese Daten aus diversen Quellen passen erstaunlich gut zusammen. Spiegel, durch den berechneten Eisverlust sind die Meere um 3 Zentimeter angestiegen. Wie bewerten Sie das? Slater, um den globalen Meeresspiegel auch nur um einen einzigen Millimeter anzuheben, brauchen Sie ungefähr 360 Gigatonnen geschmolzenes Eis. 3 Zentimeter, das mag nicht nach viel klingen, aber wir sehen schon heute die Folgen. Der Anstieg reicht aus, um die Wahrscheinlichkeit von extremen Sturmfluten in dicht besiedelten Küstenregionen deutlich zu erhöhen. Spiegel, wie stark wird der Meeresspiegel bis 2100 ansteigen? Slater, je nachdem, wie effektiv wir Emissionen vermindern, steuert die Welt bis zum Ende des Jahrhunderts auf einen Anstieg zwischen 30 Zentimetern und einem Meter zu. Allerdings gibt es noch viele offene Fragen, wie sich die Eisschilde in den nächsten Jahrzehnten verhalten. Selbst der geringste anzunehmende Meeresspiegelanstieg hätte verheerende Folgen. An Europas Westküste etwa würden Millionen Menschen verdrängt werden. Spiegel, manche Szenarien warnen längerfristig sogar vor einem Meeresspiegelanstieg von mehr als 50 Metern. Slater, das würde voraussetzen, dass die Eiskappen der Antarktis und Grönland komplett abschmelzen. Das Szenario ist extrem unwahrscheinlich, jedenfalls innerhalb der nächsten paar tausend Jahre. Spiegel, gibt es in diesem Jahr eine Pause beim großen Schmelzen, weil das Klimaphänomen La Niña eine kurze Abkühlung bringt? Slater, leider dürfte dieses Jahr trotzdem eines der heißesten seit Aufzeichnungsbeginn werden. Ich kann nicht vorhersagen, was exakt von Jahr zu Jahr passieren wird. Aber insgesamt ist klar, das Abschmelzen des Eises wird im Laufe dieses Jahrhunderts immer weiter zunehmen. Fragst mich, ob du bleiben sollst, und ich schüttle den Kopf ganz leicht. Es ist besser, wenn du gehst, auch wenn ich ein bisschen will, dass du bleibst. Vielleicht ist es ein Anfang, eher wohl ein Ende, um ehrlich zu sein. Denn in mein Löwenherz passt nichts mehr rein. Irgendwer kommt und irgendwer geht. Wir haben uns doch eh nie ganz gehört. Du bist nicht Batman und ich bin nicht Gotham City. Ich glaube, ich komm gut ohne dich klar. Oh, da, da, da, da, da, da, da, ja. Da, da, da, da, da, da, da, da. Was beweisen will, das weiß ich selbst nicht genau. Aber das, was uns verbindet, reicht einfach nicht aus. Mein Kontingent an Nähe habe ich halt verbraucht. Wir sind zusammen da reingefallen, jetzt falle ich leise wieder raus. Ich komm gut ohne dich klar. Oh, da, da, da, da. Barcelona-Nachrichten für die Woche vom Montag, dem 1. bis Montag, dem 8. Februar 2021. Das erste Thema heißt Flitzen und Sausen. 25% aller nach einem Unfall mit einem Elektroroller Verletzten benötigen einen chirurgischen Eingriff bzw. chirurgische Behandlung. 12,6% aller Verunglückten, die mit Elektroröllerchen gefahren sind, waren Minderjährige, davon 75% unter 16 Jahren. Dies geht aus einer Studie hervor, die der Chirurgische Dienst für Orthopädie und Traumatologie des Hospital del Mar zusammen mit dem Hospital San Juan de Déu herausgegeben hat. Die Studie untersucht Unfälle mit Elektrorollern, die sich zwischen Mai 2019 und Mai 2020 in Barcelona ereignet haben. In diesem Zeitraum wurden 397 Verletzte registriert, die in die Notaufnahme der Krankenhäuser eingeliefert wurden. Auch geht aus der Studie hervor, dass nur jeder fünfte der Verletzten einen Helm aufhatte. 85% der Verletzten waren wegen Stürzen behandelt worden. Bei 95% handelte es sich um den oder die Fahrerin selbst. Die meisten Unfälle fanden zwischen Juni und September statt. Nur 25% der Verunglückten waren Touristen. Stromnotstand in der Stadt. Das Rathaus von Barcelona hat einen neuen Service aufgestellt, der die Stromkonsumenten berät, wenn sie gegenüber dem Energiekonzern ihre Beschwerden wegen der häufigen Stromausfälle im Stadtbereich reklamieren. Auch wurde ein Protokoll erstellt, mit dessen Hilfe ab jetzt alle Fälle von Stromausfall erfasst und zur Anzeige gebracht werden können. Die Stadträtin Regidora de Comerç y Consum für Handel und Verbrauch, Frau Montserrat Ballarín, erklärte am Donnerstag, dass man 2020 582 Beschwerden erfasst habe. Die Verbraucher sollen klar erkennen können, so die Stadträtin, was ihre Rechte sind und wie ihre Reklamationen erfolgreich sein werden. Der Stromkonzern solle wissen, dass die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt ihre Rechte kennen. Das Telefon ist 934 027 594 von 19 bis 14 Uhr werktags geöffnet. Die E-Mail konsum@bcn.cat. Kino in Barcelona. Beim Wettbewerb um die katalanischen Oscars der hiesigen Filmindustrie sind für die 13. Ausgabe des Premios Gaudí Festivals die Filme La Vampira de Barcelona, Las Niñas und Sentimental in die engere Auswahl gekommen. Und Wahlen, ja, Sie haben richtig gehört, Wahlen in Katalonien. Es herrscht eine gespenstische Atmosphäre im aktuellen Wahlkampf um die Präsidentschaft im Govern de Catalunya. Eine atypische Wahlkampagne, die so gut wie rein virtuell stattfindet. Ein Wahltermin, der bis Redaktionsschluss noch nicht offiziell bestätigt worden war, nämlich der 14. Februar, und ein Gezänk um das Abhalten von Wahlveranstaltungen auf der freien Wildbahn. Über dem Wahltermin schwebt immer noch das ausstehende Urteil des obersten Gerichtshofs. Wir werden im Laufe der Sendung vielleicht das Urteil bekommen, auch wenn niemand daran zweifelt natürlich, dass dem Wahltermin stattgegeben wird. Drei Parteien werden Chancen eingeräumt, die Wahlen zu gewinnen. Da ist zuerst einmal die linkssozialdemokratische ERC, die rechte katalanistische Junts per Cat sowie die sozialistische Partei Kataloniens, die PSC, mit ihrem Kandidaten, dem frisch aus dem Amt geschiedenen Gesundheitsminister Salvador Illa. Wahlexperten sprechen von einer hohen Zahl an unentschlossenen Wählern. Ungefähr 30% sollen immer noch nicht wissen, was sie wählen werden. Ungewiss ist auch die Frage, wie hoch die Wahlenthaltungen sein werden. 2017 gab es eine Rekordbeteiligung in Katalonien von 79% Wahlbeteiligung. Aus dem Separatistenlager kommen schon Drohungen. Wenn die Wahlbeteiligung aufgrund der Pandemie sehr niedrig sein wird, wird es Probleme mit einer Legitimierung der Wahlen geben. Ein weiteres Novum wird sein, dass die gefangenen Politiker des katalanischen Abspaltungsprozesses, Procés, als Freigänger bei den Wahlkampagnen mitmachen dürfen. Die Generalitat de Catalunya als Oberbehörde der katalanischen Kneste hat den 7 Separatistenführern Freigängerstatus verliehen. Die Staatsanwaltschaft Fiscalia hat angekündigt, dagegen Einspruch einzulegen. Wahlprognosen in Spanien bzw. in Katalonien sind ja immer eine sehr, sehr heikle Sache. Die stimmen meistens vorne und hinten nicht, aber sie werden immer wieder gemacht und getan, und hier haben wir eine Umfrage. Aufgrund einer neuesten Meinungsumfrage, durchgeführt vom Institut Opinometre vom 13. bis 21. Januar 1921, haben wir folgende Zahlen. An erster Stelle soll nach dieser Meinungsumfrage die ERC, also die Linksseparatisten, liegen mit 34 bis 35 Sitzen. Vorher, 2017, hatten sie 32. Dann die rechten Katalanen mit 32 bis 34 Sitzen. 2017 gab es 34 für Junts per Cat. Die PSC, also die katalanischen Sozialisten, die sollen zwischen 26 und 29 Sitze erhalten. Sie hatten 2017 nur 17. Großer Verlierer dieser Wahlen wird der damalige Wahlgewinner von 2017 sein. Da hatten sie 36 Sitze. Heute gibt es höchstens 13 für die Ciudadanos. PP, der große Verlierer der Wahlen, 2017 mit nur 4 Abgeordneten, wird 9 bekommen. Die CUP mit 4 wird ebenfalls zulegen, 8. Und die En Comú Podemos von Podemos, der Ableger hier in Katalonien, wird 6 bis 8 Sitze bekommen. Leider dann auch die rechtsradikale Vox, die wird ganz neu ins Parlament kommen mit 5 bis 6 Sitzen. Die Wahlaufsichtsbehörde Junta Electoral Provincial de Barcelona hat die Erlaubnis für sogenannte Ehrungen für die gefangenen Separatistenführer bei Wahlveranstaltungen ausdrücklich verboten. Eine Meldung von der Covid-Front. Leichte Verbesserungen in einem insgesamt besorgniserregenden Panorama sind von der Covid-19-Seuchenfront zu vermelden. Der langwellige Dominoeffekt der Teil-Lockdowns und Beschränkungen hat offenbar die Krankenhäuser erreicht. Die Einlieferung von Covid-19-Patienten ist in den letzten 4 Tagen leicht zurückgegangen um 6%. Katalonien meldet insgesamt 2.881 Covid-Patienten in seinen Krankenhäusern. Der Druck auf die Intensivstationen ist allerdings unverändert im Anwachsen. Es gibt inzwischen 718 kritische Covid-Fälle, 12 mehr als an den Vortagen. Stand ist hier der 31. Januar. Auch die Impfkampagne geht nur schleppend und mit allerlei Pannen voran. 150 Dosen des Impfstoffs der Firma Moderna mussten als schadhaft aussortiert werden, weil es Probleme bei der Kühlung gegeben hat. Das Personal von Cat Salut hatte diese Information an den Radiosender Cadena Ser gegeben. Auch gestand der Sekretär für öffentliches Gesundheitswesen in Katalonien, Josep Maria Argimon, ein, dass es bei der Lieferung von 10.000 Impfdosen Verzögerungen gebe. Wohnhölle Barcelona. Die Rathausfrau und Mannschaft um Bürgermeisterin Ada Colau beabsichtigt, die Vermietung von Zimmern an Touristen zu verbieten. Ein Verfahren, das die Generalitat bereits im vergangenen Jahr zugelassen hatte, nämlich Zimmer zu vermieten. Stadträtin Janet Sanz für Urbanisme erklärte, diese Zimmervermietungserlaubnis im gesamten Stadtgebiet zurückzunehmen. Doch braucht die Stadtregierung von Colau hierzu die Unterstützung der Opposition oder eines Teils zumindest. Von dem Verbot ausgenommen sind Mietverträge, die 31 Tage überschreiten. Als Argument geben die Frauen vom Rathaus an, dass sich die negativen Effekte der kurzzeitigen Zimmervermietung an Touristen klar gezeigt hätten. Zum einen sei die Auswirkung auf den Mietwohnungsmarkt verheerend. Zum anderen lasse sich die Modalität Tourismuszimmer so gut wie nicht kontrollieren. Belästigungen für die anderen Mieter, Spekulationsgeschäfte und Operationen der Mietmafia seien ansonsten die Folge und natürlich auch an der Tagesordnung gewesen. Die Erfahrung der letzten Jahre habe gezeigt, so das Rathaus, dass die sogenannte Zimmervermietung in Wirklichkeit wie Tourismuswohnungsvermietung funktioniert. Diese wiederum werde schnell von Mafias unter Kontrolle gebracht und es wäre meist kompliziert, dagegen vorzugehen. 154.000 Touristenbetten gäbe es in der Stadt, so Janet Sanz. Davon 9.600 Tourismuswohnungen, die illegal, das heißt ohne Lizenz, operieren. Im Internet werden zurzeit 7600 illegale Zimmer angeboten. Dies müsse man im Rahmen des 2017 verabschiedeten Plan Especial Urbanístico de Alojamiento Turísticos des PUAT-Plans sehen, der urbanistische Spezialplan zur touristischen Unterbringung, der die Öffnung neuer Tourismusunterkünfte auf die Peripherie der Stadt begrenzt. Im Bezirk Ciudad Bella sind aufgrund der Pandemiekrise inzwischen 940 Touristenbetten verschwunden. Zahlreiche Hotels, Hostels und Pensionen haben geschlossen und werden keine neue Lizenz mehr bekommen. Miethölle Barcelona 2. Das Angebot von Mietraum auf dem Immobilien- und Wohnungsmarkt in Barcelona ist aufgrund der Pandemiekrise und des Zusammenbruchs des Tourismussektors im Jahr 2020 im Vergleich gegenüber dem Vorjahr 2019 um 60% gestiegen. Dies vermeldet der Verband Colegis y Asociación de Agents Immobiliaris, API. Das ist also der Immobilienverband hier in Katalonien. In nur einem Jahr hat sich das Angebot von Mietwohnraum im Stadtgebiet von Barcelona verdoppelt, während die Mietpreise im Durchschnitt um 9,4% gefallen sind. Hierzu im Gegensatz stehen die Verkäufe bzw. Käufe von Wohnraum, die um 24% in Katalonien insgesamt zurückgegangen sind. Thema Covid-Front 2. Katalonien registrierte am vergangenen 30. Januar 501.803 bestätigte Fälle von mit Covid-19 infizierten Personen, seit die Pandemie im März 2020 ausgebrochen ist. Die Gesamtzahl der aufgrund oder mit Covid-19 verstorbenen Personen beträgt für den gleichen Zeitraum März 2020 bis 30. Januar 2021 19.079. 11.896 davon starben in Krankenhäusern, 4.474 in Altersheimen, 1.072 in Privatwohnungen. Elend, Arbeitslosigkeit im Tourismussektor. Die ehemaligen im Tourismussektor Beschäftigten mit Kurzzeitverträgen, die nun zwar arbeitslos, aber von Hilfen ausgeschlossen sind, weil sie lediglich Saisonverträge für ein paar Monate hatten, sollen jetzt endlich in die ERTE-Bestimmungen des Sektors mit einbezogen werden. Alle, die aufgrund ihrer Bedingungen das Mindestgehalt von 1.239 Euro monatlich nicht erreichen, werden die Hilfen für den Sektor erhalten. Der Arbeitgeberverband Katalonien, Foment de Treball, verlangt dafür von der Zentralregierung in Madrid 50 Milliarden Euro. Also, mal nicht Madrid beklaut uns, sondern Madrid soll uns Geld geben, um eine Erweiterung des Pandemie-Arbeitslosenrettungsschirms durchführen zu können. 62.000 Angestellte sind allein in Katalonien ohne Lohn und Unterstützung, seitdem ihnen aufgrund der Pandemiekrise im Tourismus keine neuen Arbeitsverträge mehr angeboten wurden. Sozialhilfe und Ersparnisse müssen hier reichen. Mickrige 200 Euro pro Monat sind alles, was viele von ihnen, auch wenn sie seit 30 Jahren gearbeitet haben, erhalten, um zu überleben. Aufgrund des Drucks der Gewerkschaften soll sich das jetzt endlich ändern. Trotz Pandemiekrise, alle anderen Probleme bleiben auch. Narcopisos im Raval. Trotz der Erfolgsmeldungen der letzten zwei Jahre ist die Lage an der Drogenwohnungsfront, den berüchtigten Narcopisos in Barcelona, alles andere als entspannt. 35 Drogenumschlagsplätze werden allein von der Bürgerinitiative Acció Raval in ihrem Stadtviertel angezeigt. Ángel Cordero, Sprecher der Gruppe, sagt: Der Ursprung des Übels ist die Wohnraumspekulation. Sie fördert Leerstand und der Leerstand lockt die Drogenhändlerszene an. Cordero zeigt hier klar in Richtung großer Spekulationsfonds. Die großen Verlierer sind die Anwohner. Doch wir werden nicht weichen, sagt er. Wir haben gelernt, dass wir Geduld brauchen. Und er meint, dass man das Problem von verschiedenen Seiten angehen müsse. Mit polizeilichen Mitteln allein könne man nicht weit kommen. Es müssten die Spekulationsfonds bestraft werden, die den Leerstand erzeugen. Es fehlten soziale Programme, um dem Elend den Garaus zu machen, der in diesen Vierteln vorherrscht, und es müsse ein sogenannter Fiscal de Barrio her, also ein Staatsanwalt, der die Delinquenten auch wirklich an Ort und Stelle dingfest mache. Esteu escoltant Niemandsland, un programa sobre l'actualitat global alemana i barcelonina. Des del cor de Catalunya, una salutació als oients. Família radiofònica! Sklavenhandel in Barcelona. Ein umfangreiches Buch ist erschienen, das die Biografie des Marqués de Comillas schildert und klar aufzeigt, warum der Sklavenhandel dieses Negreros nicht der einzige Grund war, aus dem die Statue dieses Mannes, auch Antonio López geheißen, vom Platz und seinem Podest in ein städtisches Archiv verbracht wurde. Dies geschah schon am 4. März 2018 aufgrund zahlreicher Proteste. Der Platz unten am Ende der Via Laietana trägt allerdings immer noch den alten Namen des Sklavenhändlers, Plaza Antonio López. Martin Rodriguez Alaria, Professor für Geschichte an der Universität Pompeu Fabra de Barcelona, hat nun eine Biografie über den wohl reichsten Bürger Barcelonas des 19. Jahrhunderts verfasst, eben diesen Antonio López. Ein Mann, 1000 Geschäfte, un hombre, mil negocios, ist eine tiefschürfende Untersuchung und Dokumentierung der kommerziellen Machenschaften eines spanischen Geschäftsmannes seiner Epoche. Nur dadurch, dass Staat und Institutionen mitspielten, so der Autor, ließen sich solche märchenhaften Reichtümer und Vermögen wie das des Marqués de Comillas anhäufen. Schon 2017 hatte Rodriguez Alaria mit einem Aufsatz in dem Sammelband Negreros y Esclavos Barcelona, la Esclavitud Atlántica, den historischen Schandfleck, benannt. Fernsehdebatte auf dem ersten spanischen Fernsehkanal DB1 und dem angeschlossenen 24-Stunden-Nachrichtenkanal 24 Horas. 9 Kandidaten der wichtigsten im katalanischen Wahlkampf angetretenen Parteien sind da zu sehen. Die Idee war, den Fernsehzuschauern in Gesamtspanien die Gelegenheit zu geben, auch die Standpunkte der katalanistischen Independentista-Politiker zu vermitteln. Doch anstatt die Gelegenheit zu nutzen und in der in ganz Spanien gesprochenen Landessprache zu argumentieren, musste kurz vor Sendebeginn ein Übersetzungs- und Dolmetscherservice improvisiert werden, um hin und her zu übersetzen, denn die Separatistenpolitiker weigerten sich, Spanisch zu sprechen. Sie wollten unbedingt auf Katalanisch sprechen. Seht her, wir sind anders als ihr alle. Wir sprechen eine ganz andere Sprache. Gut, dann gab es die üblichen leeren Worthülsen von links bis rechts. Interessant zu erwähnen, dass Frau Laura Borras versprach, eine rechte Separatistenpolitikerin, den DUI, das heißt die einseitige Unabhängigkeitserklärung, zu reaktivieren, also die einseitige illegale Abspaltung Kataloniens von Spanien. Atemberaubend, öffentlich zu erklären, man wolle schon wieder bei der nächsten Gelegenheit mit dem Kopf gegen die Wand rennen und den ganzen schäbigen Lügenzirkus aus Provokation, Heilsversprechen und Identitätsklamauk wieder in Gang setzen. Viele Leute stöhnten da natürlich auf, genau jetzt, wo die drei Krisen das Volk immer tiefer in eine Abwärtsspirale treiben. Seuche, Armut, Auflösung der Zivilgesellschaft und Faschismusbedrohung. Als der Sozialist Salvador Illa, der frühere Gesundheitsminister, die Separatisten fragte, ob sie bereit wären, im Rahmen der bestehenden Gesetze und der gültigen Verfassung zu verhandeln mit dem spanischen Staat, erntete er mehrheitlich Schweigen. Kommen wir noch einmal auf den Wahltermin zu sprechen, am 14. Februar. Ich hatte eingangs dieses Barcelona-Blogs gesagt, das stehe noch aus. Der oberste Justizgerichtshof Kataloniens, Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, hat nun entschieden. Durch die Verschiebung der Wahlen auf Mai durch die Generalitat hat diese ihre Kompetenzen überschritten und gegen das Grundrecht auf freie Ausübung des Wahlrechts verstoßen. Achtung, wohlgemerkt, Wahlen, die die Generalitat vorher selber ausgerufen hatte. Es bestehe kein gerechtfertigter Grund oder eine höhere Gewaltsituation, um die für den 14. Februar angesetzten Wahlen zu verschieben. Punkt. Damit wird gewählt. Milliardengrab Messi. 555 Millionen Euro soll Messi bekommen bzw. bekommen haben, als er seinen Vertrag mit dem FC Barcelona unterschrieb. Diese Zahl ist jetzt an die Öffentlichkeit gedrungen. Und nun gibt es nicht etwa einen Empörungssturm über solcherlei obszöne Geldverschleuderung in Zeiten von wachsender Massenverelendung. Nein. Messi und seine Vereinsklique tun empört und wollen gegen die Zeitung El Mundo klagen, weil diese den Vertragsinhalt veröffentlicht hat. Man staune, ein überführter Steuerbetrüger, der eigentlich ein paar Jahre Gefängnis abzusitzen hätte, klagt, weil herausgekommen ist, dass die Gefräßigkeit seiner Clique schier bodenlos ist. 555.237.619 Euro brutto für 4 Saisons. 511 Millionen hat der Bursche bisher schon kassiert, also 92% dieses Geldes. Messi verdient also 210.297 Euro pro Tag. Können Sie mal ausrechnen, was das pro Stunde ist. Welchen Stundenlohn Messi da hat. Dies ohne die Prämien und Sonderzahlungen einzurechnen. Etwa die 60%-Klausel. Spielt Messi 60% aller Spiele, kriegt er nochmal 1,6 Millionen draufgepackt. Und für einen Champions League-Sieg nochmal 3,5 Millionen draufgepackt. Und es gibt noch viel mehr. Das kann ich hier gar nicht alles aufzählen. Achtung, das zahlt ihm ein Club, der FC Barça, der selbst mit 1,173 Milliarden Euro verschuldet ist. Verblüffend, oder? Hierzu gibt es auch direkt eine Umfrage, in Auftrag gegeben vom Radiosender Cadena Ser und der Tageszeitung El Periódico de Catalunya. Die Frage lautete: Halten Sie Messis Gehalt für gerechtfertigt? Nein, no, meinten 70%, si, ja, 30%. Achtung! 30%, und das ist eine unglaubliche Zahl, halten es für gerechtfertigt, dass ein Fußballspieler 210.000 Euro pro Tag verdient. Hurra, die Erde ist flach. Hallo, Niemandsland. Haben Sie schon gemerkt, dass der Januar vorbei ist? Was, Februar jetzt schon? Ach, ist ja auch ein schöner Monat. Alles war gut. Eine Meldung über die Perimetralsperren wegen Covid-19-Pandemie. Die Mossos de Squadra wurden vom Consigliere des Inneren angewiesen, die Bezirksgrenzenkontrollen, die sogenannten Cierres Perimetrales in Katalonien, zu verschärfen. Miguel Samper erklärte, dass man besonders die Autobahnen und die Landstraßen, besonders die AP1 und die A7, im Auge habe, sowie die Bahnhöfe und den AVE-Hochgeschwindigkeitszug. Man habe nämlich einen Anstieg von nicht gerechtfertigten Reisetätigkeiten festgestellt. Besonders die Naturschutzgebiete seien Ziel von Ausflüglern. Man habe am vergangenen Wochenende 352 Strafgeldbescheide ausgestellt. Eine Zwangsräumung wurde gestoppt. Die Zwangsräumung eines 83 Jahre alten Mieters in der Calle Estruc im Barrio Gótico konnte am Montag von mehreren Dutzend Anwohnern und Aktivisten der Bürgerinitiative Resistim al Gótic verhindert werden. Alejandro, so heißt der Mieter, lebt seit 50 Jahren in seiner Wohnung. Nach dem Tod seiner Frau, auf deren Namen die Mietzahlung abgebucht wurde, hatte Alejandro die Miete mit seinem Namen weiter überwiesen. Doch schon nach wenigen Zahlungen kamen die Beträge zurück. Die Besitzer nutzten den Namenswechsel, um eine Zwangsräumung des Mieters zu beantragen. Die aufgekreuzte Justizdelegation am Montag musste aus Mangel an Polizeipräsenz das Feld räumen. Nun muss ein Richter neu entscheiden, ob die Zwangsräumung gerechtfertigt wäre. Und das Thema Live-Musik. Die Live-Musikszene und Konzertbranche steht vor einem Scherbenhaufen. Und Künstlerinnen und Künstler, Manager, Produzentinnen und Veranstalter von Konzerten und Festivals suchen fieberhaft nach Auswegen. Die Lösung, die sie hier vorschlagen, sollen kleine Events sein, die sich leicht organisieren lassen. Die sollen hier abhelfen. Zonen aus sanitären Blasen, Recintos de Burbujas Sanitarias, sollen hier weiterhelfen. Bis Ende 2021 will man sich über die Runden helfen. Ab da hofft man auf die Heilwirkung der Impfkampagnen. Die Branche berät noch immer, wie und in welchem Umfang Konzerte und Festivals ablaufen sollen oder könnten. Das heißt, statt 7 nur noch 3.000 Leute, statt 15.000 nur 5.000 und so weiter. Es stehen nämlich bald an, am 25. April, Maria del Mar Bonet. Am 9. Juni hier in Barcelona, Jazz Festival Barcelona. Da sollen Größen wie Brad Mehldau, Tomatito und verschiedene andere kommen. Am 17. April, Dani Martin, Palau San Jordi. Am 17. Mai, Estopa im Park Forum. Vom 1. Juni bis zum 16. Juli das Festival de Pedralbes. Da rechnet man mit internationalen Größen wie Patti Smith, Brian Ferry, Carla Bruni. Dann vom 2. Juni bis 6. Juni das Primavera Sound Festival. Oder etwa vom 17. bis zum 19. Juni das Sonar Festival. Oder vom 1. bis 3. Juli das Rockfestival Barcelona. Für alle diese Festivals will die Branche nun Lösungen finden, um die Festivals kleiner, sicherer, aber trotzdem möglich zu machen. Und das war's. Hier enden die Barcelona-Nachrichten von heute. Elend hat eine neue, schicke Frisur. Das Elend kommt nicht aus Schläuchen und es kommt auch nicht in Eimern oder Särgen. Das Elend sind nicht die anderen. Das Elend kommt nicht aus Sachsen. Das Elend kommt nicht aus dem Nichts, es kommt von hier. erscheint in Form von Kaffeekränzchen, Flohmärkten und Kinder- und Altenbetreuung. Das Elend erscheint in Form von neuen Regeln, die endlich jedem einleuchten. Und es spricht eine Sprache, die man auch verstehen kann. Das Elend ist fleißig, fair und pflichtbewusst. Das Elend ist ein Elend. Und ein Elend tut, was ein Elend tun muss. Elend. Du nicht? Und ich bleibe nicht aus Angst, sondern weil ich das will. Und solange ich will. Kino im Niemandsland, Niemandsland im Kino. Der Film, den ich Ihnen heute vorstellen möchte, liebe Hörerinnen und Hörer, ist sehr harter Stoff. Es handelt sich um den Krieg gegen Frauen, den weltweiten Krieg, der überall stattfindet. Den Krieg, der sich äußert in einem täglichen Massaker. 10 tote Frauen pro Tag gibt es alleine in Mexiko zu verzeichnen. Buenas tardes, mi nombre es Marisela Escobedo Ortiz. Madre de Rubí Marisol Fraire Escobedo, y le he perdido el miedo a todo. Der Film heißt Die drei Tode der Marisela Escobedo. Es ist eine Netflix-Dokumentation und diese Doku erinnert an die Morde an der Mexikanerin und ihrer Tochter. Marisela Escobedo Ortiz realizó caminatas de varios kilómetros durante una semana exigiendo que caiga todo el peso de la ley sobre el presunto asesino. La tiró, la quemó, le echó perlas a los cerdos. Der Film ist ein Muss und der Film muss aufrütteln, um zu kämpfen, zu protestieren und um alle Hebel in Bewegung zu setzen, um diesem Massaker, diesem Femizid ein Ende zu setzen. Fueron días de terror. Me di cuenta que si a mí me pasaba algo, este hombre se iba a quedar en las calles. Marisela se iba metiendo con todo el riesgo que significaba como medio infiltrada. No permitamos. Marisela Escobedo starb 3 Tode. Den ersten, als ihre 16-jährige Tochter, Ruby, 2008 von ihrem Freund ermordet wurde. Den zweiten, als Richter den Mörder trotz eines Geständnisses freisprachen. Und zuletzt, als unbekannte Killer die 52-Jährige selbst hinrichteten. Que haya una jovencita más asesinada en nuestra ciudad. Eine jüngst erschienene Netflix-Doku zeigt Videoaufnahmen der tragischen Stationen im Leben der Mexikanerin, ihren Zusammenbruch im Gerichtssaal nach dem Freispruch und ihre Ermordung vor dem Regierungspalast des mexikanischen Bundesstaates Chihuahua 2010, mitgeschnitten von einer Überwachungskamera. Se oyen disparos. Le dicen a Marisela, se escapó. Escobedos Geschichte ist die einer Frau, die systematisch zum Opfer patriarchalischer Gewalt wurde und die einer Kämpferin, die nie aufgab. Kein Staatsanwalt zeigte Interesse, den Mord an ihrer Tochter aufzuklären. Schließlich überführte Escobedo selbst den Täter und lieferte die nötigen Beweise. Später stellte sie sich vor den Regierungssitz, verbrachte dort Tag und Nacht und forderte, dass Rubis Mörder verurteilt wird. Dem damaligen Gouverneur César Duarte warf sie vor, in die organisierte Kriminalität verwickelt zu sein. Das könnte ihr Todesurteil gewesen sein. Duarte sitzt mittlerweile wegen seiner kriminellen Machenschaften in den USA in Haft. Der Killer von Escobedos Tochter, der der Mafia-Gruppe Los Zetas angehörte, wurde bei einem Militäreinsatz getötet. Die Doku »Die drei Tode der Marisela Escobedo« ist nicht die erste filmische Verarbeitung dieses Verbrechens. Die Taz legte bereits 2016 offen, dass die Mörder Escobedos mit einer Pistole der deutschen Waffenschmiede Sig Sauer schossen, was in zahlreichen Staaten abermals zu Medienberichten führte. Trotzdem kommt der aktuelle Film »Die drei Tode der Marisela Escobedo« zur rechten Zeit. Denn der Fall von damals hat leider nicht an Aktualität verloren. Erst vor ein paar Wochen lösten Polizisten in der Karibikstadt Cancun mit Schüssen aus scharfen Gewehren eine Demonstration von Frauen auf, die gegen die Entführung und Ermordung der 20-jährigen Bianca Alexis Lorenzana protestierten. Dass die Beamten schossen, wundert die Autorin Lydia Cacho wenig. Polizeieinheiten, die Mafia und die Sexindustrie arbeiteten eng zusammen, erklärte die in der Region beheimatete Feministin nach dem Einsatz. Auch Cacho hätte ihr Engagement beinahe mit dem Leben bezahlt. Nachdem sie 2005 in ihrem Buch »Die Dämonen von Eden« einen Kinderpornoring aufdeckte, sorgten ein Geschäftsmann und ein Gouverneur dafür, dass sie verhaftet und gefoltert wurde. Nur durch massiven öffentlichen Druck kam sie frei. Nach der Veröffentlichung eines weiteren Buchs über Frauen- und Kinderhandel 2012 musste Cacho, die in Cancun ein Frauenhaus gründete, das Land verlassen. Letztes Jahr brachen Unbekannte in ihr Haus ein und töteten ihre Hunde. Lydia Cacho war nicht zu Hause, das rettete ihr vermutlich das Leben. Doch jeden Tag sterben in Mexiko 10 Frauen und Mädchen eines gewaltsamen Todes. Manche, nachdem sie von der Mafia zur Sexarbeit gezwungen wurden, die meisten jedoch in den eigenen vier Wänden. Umso gefährlicher ist es, dass Männer wie Präsident Andrés Manuel López Obrador die Angriffe verharmlosen und der weiblichen Bevölkerung ihren Platz am Herd zuweisen wollen. Doch es wird ihm und allen anderen, die diese patriarchalische Idylle verteidigen, nichts nutzen. Seit Jahren gehen Mütter, die ihre Töchter verloren haben, und Feministinnen in Mexiko auf die Straße. Zunehmend wird ihre Kritik in Wort und Tat radikaler. Sie besetzen Behörden, zerstören Scheiben staatlicher Ämter, organisieren ihre eigene Verteidigung. Wie in Chile und Argentinien hat auch in Mexiko die feministische Bewegung an Stärke gewonnen. Sie ist eine der wichtigsten emanzipatorischen Kräfte des Landes und hat die Femizide unnachgiebig auf die Tagesordnung gesetzt. Damit das so bleibt, müssen Geschichten wie die von Lydia Cacho und Marisela Escobedo immer wieder erzählt werden. Buenas tardes, mi nombre es Marisela Escobedo Ortiz, madre de Rubí Marisol Fraire Escobedo, y le he perdido el miedo a todo. Se tiene problema en Juárez, ¿no? De las jóvenes desaparecidas. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Die Seiltänzerin. In einer Nacht ohne Wunder tanzt die Seiltänzerin mit einer weißen Lilie im Arm auf toten Seelenstücken, die an morgendlichen Träumen hängen. Sie lächelt. Doch Tanz um Tanz stirbt süß und schwer der Duft nach Freiheit in ihrem einsamen Herzen. Sie ist keine Heldin, sie will nur leben. Doch gewiss wird sie fallen, tief hinab, und ihr goldener Schuss wird über Meere rauschen, vielleicht auch deine Seele küssen, wenn du gestrandet da niederliegst, die Augen vom Meer ganz blind. Wo mag der Tod nur unsere einsamen Herzen lassen? In einer Nacht ohne Wunder? Saludo para los oyentes de Niemandsland. Gracias, nos vemos. Gracias y hasta pronto. Atención, habla Contrabanda FM, una radio libre e independiente. Exigimos a los gobiernos que abandonen la guerra contra sus pueblos. Contrabanda FM, 91.4 en Barcelona. Fases, lo que fases, aquí estamos.